modernen Italienisch und fahren beide nach Sorrent. Dort sprechen alle Italiener leidenschaftlich Italienisch und die Sonne lacht und brennt. Mein Schatz, wir lernen Italienisch, denn diese Sprache ist so schön. Wir sprechen dann wie Italiener, leidenschaftlich Italienisch, und wir werden uns verstehen. Ja, ich seh mich schon im Mondenschein, und ich sing dir etwas vor. Na, und weil es Italienisch ist, kommst dir gleich romantisch vor. Mein Schatz, wir lernen Italienisch, das Sole Mio sing ich dann. Das singen alle Italiener leidenschaftlich Italienisch, weil man's Deutsch nicht singen kann.